hab ich so Heimweh nach dir. Muss ich auch in weite Fernen ziehen, in meinen Gedanken, da bist du bei mir. Träum ich von dir allein, wenn der Mond am Himmel steht, dann schließ ich dich ein in mein Nachtgebet. Wenn die roten Rosen wieder blühen, dann hab ich so Heimweh nach dir.